Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Show-Flashback hier vom Wrestling Takeover Podcast. Ich bin wie immer euer Hirse, auch bekannt als der Hirsemann. Und ich habe mich heute hier mal hingesessen, um mir erstens die Smackdown-Ausgabe anzuschauen vom 29.06.2012. Also nehmen wir heute am 29.06.2012, welch ein Wunder, tagesaktuell die Ausgabe auf und... Dann habe ich mir vorgenommen, einfach mal hier diese Ausgabe aufzunehmen. Und sei es, ob ihr jetzt live zuhört oder eben im Podcast. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei dieser Review. Und wenn ihr Informationen zum Podcast wollt, einfach auf die Internetseite wrestling-takeover.de.tl einfach da mal drauf gucken und dann findet ihr alles Wichtige. In der heutigen Review haben wir die WWE Smackdown-Ausgabe vom 26.06.2012 aus dem Ford Center in Evansville, Indiana. TV-Ausstrahlung, wie gesagt, am 29.06. Das erste Match am Tag, am Abend war ein Divas-Match, was mich erstens mal überrascht hat. Und bevor wir zur richtigen Review kommen, möchte ich mich erstmal bei allen Live-Zuhörern bedanken, die hier live zuhören auf unserem Ustream-Kanal, den ihr unter dieser Internetadresse findet, nämlich wrestling-takeover.de.tl/livestream-.htm. Da findet ihr alles, da habt ihr einen Live-Chat, da könnt ihr mit Leuten drin chatten. Ich bin da auch immer, wenn es Live-Shows gibt. Und ich grüße besonders den Jan, der zuhört heute, wie er mir gesagt hat. Und ich grüße auch den Werder-Dude. Und insbesondere grüße ich oder promote ich sozusagen, weise euch darauf hin, dass ihr auf Facebook die Gruppe WWE Fanbase sucht und oder wie sie jetzt heißen, World Wrestling Fanbase, und sucht ihr einfach mal, da sind sehr viele Leute drin, die Ahnung vom Wrestling haben und sind immer schön, ist immer schön damit zu diskutieren. Also, das erste Match der Smackdown-Ausgabe, Non-Title Match, Divas Match, Layla, die Championess, gegen AJ. Ja, man muss sagen, dieses Match war ein sehr gutes Divas-Match. Ich habe mich gefragt, wo kriegen die diese guten Aktionen her? Wie entsteht dieser Matchfluss? Was machen die da? Weil sowas sieht man nicht häufig. Und da habe ich auch noch dann gleich eine News zu einer Diva. Aber zu diesem Match nochmal. Mir hat die In-Ring-Arbeit von Layla besser gefallen wie die von AJ. Obwohl ich AJ nicht schlecht finde, aber Layla sticht dann doch schon heraus. Ich finde auch, dass beide gut aussehen. Und AJ hat ja letzte Woche bei Raw in der Divas Battle Royale ihren Sieg mit den Worten Yes, Yes, Yes gefeiert. Und dies rief den guten Daniel Bryan auf den Plan, denn der kam in die Halle, sprang um den Ring, wie er sonst auch immer zum Entrance herunterspringt. Und schrie die ganze Zeit Yes. AJ lenkte dies natürlich ab. Und deshalb konnte dann Layla mit einem Einroller das Match gewinnen. Daniel Bryan hat da noch ein paar, ja, wie will man das nennen? Ein paar komische Blicke wurden ihm von AJ zugeworfen. Und AJ drehte sich dann um. Und hat dann Layla hinterrücks attackiert und ein paar Mal auf sie eingeschlagen. Daniel Bryan kam dann noch in den Ring und er fragte, wie es sei, wenn jemand sie ablenken würde während ihres Matches und sie deswegen verlieren würde. Wie würde sich das anfühlen, AJ? Und beide duellierten sich dann noch um die Fanunterstützung bei den Yes-Chants, bis Vicky Guerrero herauskam. Nach der Werbeunterbrechung muss man sagen, dass das ging die ganze Werbeunterbrechung so lang. Und Bryan möchte, dass Vicky Guerrero das Match für sein, die Divas für sein Match bei Money in the Bank vom Ring, ja, verweist, verbannt. Vicky sieht darin jedoch ein Problem. Schließlich sei AJ mittlerweile sehr populär. Vicky weist auf die www.com-Umfrage hin. Und das Ergebnis war, dass 74%, ich weiß nicht mehr genau, der Fans AJ im Einsatz als Special Guest Referee im Pay-Per-View-Match sehen möchten. Wird die Diva dafür eingesetzt werden? Könnte es gut sein, dass Daniel Bryan verliert, muss ich ihm mal anmerken. Oder eben auch, dass CM Punk verliert, man weiß es nicht. Daniel Bryan kann es einfach nicht fassen und chantet no, no, no. Sofort AJ noch in sein Gesicht, in your face, yes, yes, yes, gechantet. Als nächstes kündigt dann Vicky Guerrero zwei Money in the Bank, oder für die zwei, für die kommenden zwei Wochen Money in the Bank Qualifying Matches an. Und zum Divas Match, ein grandioses Match, mein fast, ja, man kann es so sagen, das beste Divas Match der Woche, hat mir sehr gut gefallen. Und die Promo war auch gut, also Daniel Bryan und AJ haben eine gute Chemie und ich finde es gut, dass die Storyline einfach so weitergeführt wird, auch bei SmackDown. Und das zweite Match war ein Money in the Bank Qualifying Match. Damien Sandow besiegte Zack Ryder nach dem Double Cutthroat Neckbreaker. Damien Sandow hat wieder eine Promo gehalten vor dem Match, hat uns wieder erleuchtet, hat uns wieder gesagt, wie dumm wir doch alle seien, ihm seine Standardsprüche abgelassen und you're welcome zuletzt. Und Zack Ryder hat in dem Match auch gut ausgesehen und es war nicht sehr auch ausgeglichen und zuletzt hat eben dann Damien Sandow den Sieg davon getragen. Also mir hat das Match gut gefallen. Ich finde es auch gut, dass Damien Sandow jetzt hier weitergepusht wird, auch wenn Zack Ryder wohl auch den Sieg verdient hätte. Drittes Match, Money in the Bank Qualifying Match, wieder einmal und diesmal Tyson Kidd gegen Jack Swagger. Jack Swagger hat letzte Woche bei Raw ein United States Champion Titel Match bekommen. Ich will nicht wissen, ob er wieder bei Vicky Guerrero geflieht hat, um dieses Match jetzt zu bekommen. Jedenfalls hat er es wieder nicht geschafft, einen Sieg davon zu tragen, denn Tyson Kidd hat den Sieg eingefahren. In einem Match, das mir eigentlich recht gut gefallen hat, muss ich sagen. Tyson Kidd hat viel gute Technik gezeigt. Auch Jack Swagger hat seinen Job sehr gut gemacht. Und ja, der Sieger war eben Tyson Kidd, war abzusehen, muss man sagen. Denn Jack Swagger, man weiß nicht, wo dieser Zug noch hinführt. Eigentlich ins Nichts und ins Verderben. Und ja, Jack Swagger darf froh sein, wenn er noch bei SmackDown Superstars überhaupt, SmackDown Raw überhaupt auftreten darf. Tyson Kidd freut mich, dass er hier den Sieg davon trägt. Und in Money in the Bank ist er sehr gern gesehen, denn er kann da sehr viel machen. Auch in diesem Match kann er sehr viel beitragen. Backstage sehen wir Dolph Ziggler, welcher Vicky Guerrero auffordert dazu, dass sie den Bro Kick von Sheamus und den Cross Armbreaker von Alberto Del Rio im Main Event Match um den World Heavyweight Championship verbietet. Und Ziggler meint, dass seine Begründung sei, dass sein Match viel wichtiger ist als Vicky Power und kassiert daraufhin eine Ohrfeige von ihr. Ziggler zeigt Einsicht und möchte trotz allem, dass Vicky ihn nachher ankündigt und nach dem Match gemeinsam mit ihm den Titelgewinn feiert. Viertes Match, Money in the Bank Qualifying Tag Team Match. Und das war dann schon eine Überraschung, dass hier sogar Tag Teams antreten. Santino Marella und Intercontinental Champion Christian besiegen hier Cody Rhodes und David Otunga nach einem Spear von Christian gegen Otunga. Ein schönes Match, muss ich sagen. Mir hat es gefallen, dass sie hier viel Christian gegen Cody Rhodes gezeigt haben, hat viel zum Gutwerden des Matches beigetragen. Santino und David Otunga waren mehr so die, ja, die schmeißt wieder zu. David Otunga hat vor dem Match noch seine Muskeln zeigen dürfen im Spotlight. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Und der Spear von Christian gegen Otunga sah gut aus und überhaupt ein gutes Match. Backstage versucht sich Daniel Bryan bei AJ einzuschleimen. Er macht sich Sorgen und möchte seiner Ex-Freundin helfen. Daniel Bryan würde einen guten Arzt kennen. AJ antwortete jedoch mit Yes, Yes, Yes, Yes, Yes und hüpfte mit diesen Worten auch davon. Was uns, ja, meine Meinung, naja, kann ich jetzt nicht unbedingt viel dazu sagen. Fünftes Match, 2-on-1 Handicap Match. Ryback besiegte Dan Barone und Brandon Burke. Ja, Ryback, normales Match, also, ja, für denen, die es gefallen hat, ich mag Ryback eigentlich nicht so. Teddy Long teilt Backstage Axan und Antonio Cesaro mit, dass er in der kommenden Woche Raw sowie SmackDown als GM leiten wird. Und er verkündet deshalb, nächste Woche gibt es eine Live-SmackDown-Ausgabe und ein Tag-Team-Match, nämlich Oksana und Antonio Cesaro gegen Layla und The Great Khali. Schönes Backstage-Segment. Ich freue mich auch, dass Teddy Long wieder eingesetzt wird. Ja, auf das Tag-Team-Match freue ich mich auch. Sechstes Match, Money in the Bank Qualifying Match, Justin Gabriel gegen gegen Tensai mit Sakamoto. Sakamoto hatte vor einem Entrance Angst vor Tensai, da dieser ihm böse Blicke zuwarf, nachdem er ihn ja letztens mal bei Raw abgefertigt hat. Justin Gabriel hat gut dagegen gehalten, hat auch Tensai ein bisschen Bedrohung dargestellt, und Tensai hat dann eben zuletzt doch den Job fertig gebracht und hat ihm das Match für sich entscheiden können, womit er jetzt im Money in the Bank World Heavyweight Title Match steht. Siebtes Match, World Heavyweight Championship Triple Threat Match. Sheamus besiegte Dolph Ziggler sowie Alberto Del Rio via Bro Kick von Sheamus gegen Ziggler. Zuvor wurde Del Rio bereits von Ziggler eingerollt und dieser Einroller hätte den Sieg gebracht für Ziggler. Und man muss sich so vorstellen, also meine Meinung nochmal zum Tensai gegen Justin Gabriel. Das überfliegt man ja fast schon mit für das, was es war. Also es war okay. Es war gut und war eigentlich gleichzeitig auch nichts. War okay. Und man muss sich vorstellen, ich sitze da, bin eigentlich ein sehr, sehr großer Dolph Ziggler Fan. Alberto Del Rio dürfte auch gewinnen, nur Sheamus nicht. Ich sitze da, schau mir das an. Und da kommt der Finisher von Dolph Ziggler. Dieser Fame Asses. One, two, nein! Wie kommt denn Alberto Del Rio dann noch raus? Weiter geht's mit einem Einroller, ja. One, two, und das muss es doch sein. Nein! Sheamus, die dumme Sau, muss man hier sagen. Das habe ich mir echt gedacht, die dumme Sau Sheamus. Muss er ihn hier noch bro-kicken? Und er wirft Alberto Del Rio aus dem Ring. Und mit dem Pin gegen Ziggler gewinnt er das Match. Ich hätte mich gefreut, wenn hier Dolph Ziggler gewonnen hätte. Aber ich glaube, irgendwie, er wird sich bald von Vicky Guerrero trennen, wie man das Backstage auch gesehen hat. Er wird vielleicht sogar Face werden, wer weiß, wer weiß. Und sonst muss ich sagen, Alberto Del Rio und Alberto Del Rio hat mir auch gut gefallen, Sheamus eigentlich auch. Und Dolph Ziggler, ich freue mich, wenn der nach oben kommen würde. Alles in allem eine Schulnote von 2+. Was daran liegt, dass sehr gute Matches waren und eigentlich so nichts Schlechtes war. Ja, eigentlich war nichts Schlechtes dabei, muss ich sagen. Es war zwar ein bisschen belanglos, die ganzen Sachen, aber mit den Money in the Bank Qualifying Matches, das war nicht belanglos. Und deshalb gibt es eben hier eine Schulnote von 2+. Und ich entschuldige mich, dass ich ein paar Mal mich versprochen habe. Ich weiß auch nicht, was heute los ist, aber hoffentlich kann man sich's anhören. Und als Entschädigung gibt's jetzt noch ein paar News, denn ich habe noch die News, dass Cenas PG-Kommentar, den er bei Raw abgelassen hat, von der WWE, aus den Shows, aus der Promo geschnitten wurde, glaube ich. Kann man dann merken, dass diese 20 Sekunden aus dem Segment geschnitten wurden. Nur eine andere News, Maxine hat die WWE verlassen und da sie hauptsächlich eben nur bei WWE NXT war, die gute Maxine, und nur manchmal bei Raw war und laut internen Quellen die WWE verlassen möchte, beziehungsweise verlassen hat, da sie nicht zufrieden war mit manchen Sachen, zum Beispiel, da sie nicht die Chance gehabt hat, zu zeigen, wie sie sich über NXT hinaus beweisen kann. Und sie unterzeichnete im Jahr 2009 den WWE-Vertrag. Ja. Sonst bleibt zu sagen, dass dies nur ein Gerücht ist. Bleibt abzuwarten, ob es nun bald eine WWE-Bestätigung gibt, eine offizielle Bestätigung, dass sie eben die Firma verlässt. Ich hoffe nicht. Sie ist eine der hübschesten Divas, muss ich sagen. Sie sieht immer sehr sexy aus. Und bei NXT war sie großartig. Auch so ist die großartig, aber die Story mit Curtis und Bateman war einfach grandios. Ja, zwei Hörer haben wir noch. Der Werdedude hat bekannt gegeben zu mir im Chat, er kann nicht weiterhören. Und ja, es freut mich, dass ihr alle zugehört habt. An den Werdedude, ich hoffe, dir hat jetzt der Podcast gefallen, falls du ihn nochmal angehört hast. Und sonst einfach auf wrestling-takeover.te.tl. Also es ist wrestling-takeover.de.tl. Und ja, das wär's dann hier eigentlich. Der gute Jan. Vielleicht kann man den hier auch nochmal grüßen, weil er mir gerade einen Check geschrieben hat. Auch ein sehr, sehr fleißiger Zuhörer von uns. Und den könnt ihr auch bei Twitter folgen. Wenn ich es nicht falsch sage, @germannerolp. Und den Podcast könnt ihr auf Twitter folgen, @takeoverpodcast. Mir persönlich könnt ihr auch folgen, @hiese95. Alle Informationen zu den Sendezeiten, zu den Hosts auf wrestling-takeover.de.tl. Und auch bei den Infos haben jetzt alle Infos zu den Hosts, wie ihr die kontaktieren könnt. Einfach mal reinschauen. Vor allem sehr wichtig, den RSS-Feed müsst ihr bitte auch abonnieren, denn da findet ihr alle Informationen, alle neuen Sachen, wann die Live-Shows sind, welche Podcasts raus sind, Long Story Short, Wrestling Brawl, Newest News, Spotlight und Flashback-Ausgaben, alles was wir haben hier, Matt und Daniel Podcast, alles was wir haben, findet ihr auch im RSS-News als ja, kleine Information sozusagen. Und ich glaube, wir hören jetzt dann lieber mal auf, sonst wird das vielleicht noch schlimmer, wie es eh schon ist. Ich bin wie immer euer Hirsi, die nächste Ausgabe werde ich wohl heute noch auf dem Weg zur Fahrschule aufnehmen, wobei es sich um einen Long Story Short zur WWE Superstars Ausgabe handelt, denn diese muss ich ja auch noch gucken. Also ich bin wie immer euer Hirsi, der Hirsemann, @hirse95 bei Twitter. Und ja, wir hören uns dann demnächst wieder. Danke an die Live-Zuschauer, auch danke an die Podcast-Hörer, welche sich diesen Podcast heruntergeladen haben und einfach mal zugehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.